2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kommunistenkneipe. Heute sprechen wir mit Peter Schad über die neueste Produktivkraft, die der Kapitalismus hervorgebracht hat und die bis tief in unseren Alltag reicht: künstliche Intelligenz. Hallo Peter. Hallo Fabian, danke für die Einladung. Gerne doch. Zur Vorstellung von Peter. Peter hat Politik, Soziologie und Staatswissenschaften studiert und arbeitet als Gewerkschaftssekretär und Journalist. Er hat in Duisburg-Essen zur Digitalisierung der Autoindustrie promoviert. Er publiziert in verschiedenen Zeitungen und Magazinen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Dazu hat er mehrere Bücher und Artikel veröffentlicht, unter anderem eine Reihe in der von uns sehr geschätzten Zeitschrift Marxistische Erneuerung zur Digitalisierung. Und ebenfalls veröffentlicht hat er ein Essay, illustriert von der Künstlerin Luise Schaller, in der Reihe Maro, Hefte des Maro Verlags, die uns das entsprechende Heft für diese Folge freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und da muss man auch mal sagen, das ist auch sehr, sehr schön illustriert. Also Kompliment dazu an Luise Schaller. Super schön, ja, das gefällt mir auch ganz toll. Ich habe mir auch das Plakat, was sie gemalt hat, tatsächlich an die Wand gehangen. Also da ist ja so ein Plakat hinten im Heft drin. Peter, zu Beginn lass uns vielleicht erstmal klären, was unter künstlicher Intelligenz zu verstehen ist. Und dazu habe ich passenderweise mal ChatGPT gefragt. Und ChatGPT hat mir dazu Folgendes ausgespuckt. Künstliche Intelligenz, in Klammern KI, bezeichnet im weitesten Sinne die Fähigkeit von Maschinen oder Computersystemen, Aufgaben zu übernehmen, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Dazu zählt etwa Wahrnehmung, zum Beispiel Bilderkennung, Spracherkennung, Sprachverarbeitung, zum Beispiel Übersetzung, Textverständnis, Schlussfolgerung und Problemlösung, Lernen aus Daten, in Klammern maschinelles Lernen, Planen und Entscheiden. Technisch betrachtet ist KI kein einzelnes System, sondern ein Teilgebiet der Informatik, das viele Methoden umfasst, etwa symbolische KI, in Klammern regelbasierte Systeme, maschinelles Lernen, in Klammern Algorithmen, die aus Beispieldaten Muster erkennen, neuronale Netze und Deep Learning, besonders für Sprach- und Bilderkennung. Und was mir ChatGPT auch noch gesagt hat, ist, dass man zwischen schwacher KI, Narrow AI, spezialisiert auf eine konkrete Aufgabe, zum Beispiel ChatGPT, Siri oder Google Translate, und der starken KI, AGI, Artificial General Intelligence, unterscheidet. Und letztere wäre dann hypothetisch menschenähnliche Intelligenz. Und diese Form von KI existiert noch nicht. Trotzdem versteht der Alltagsverstand vor allem das unter künstlicher Intelligenz. Auch du hast dein Essay ja anhand von populären Filmen erzählt, in denen es sich um diese Form von KI dreht. Was waren deine Überlegungen dazu, das zu machen? Erstmal, dass es so augenfällig ist, dass die öffentliche Debatte so unerträglich ist, was das Thema angeht. Also ich habe verschiedene Newsletter abonniert, wie das ja in jüngster Zeit üblich geworden ist, um sich zu informieren. Also zum Beispiel hat ja die FAZ einen The Economy Newsletter, wie das dann heißt, also Digital Economy, alle 14 Tage, und der kommt immer mittwochs raus, und da ist gefühlt jeden zweiten Mittwoch immer irgendeine Meldung drin. Jetzt ist man also ganz kurz davor, oder vielleicht ist jetzt auch schon die tiefe KI, die große KI, die allgemeine KI da. Und deswegen habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mal zum Anlass, sich dieser Bilder, die es ja bis weit in die Popkultur gibt, vom Terminator, eben mir die mal zur Brust zu nehmen und mal zu prüfen, was hat es damit auf sich. Ist tatsächlich die technische Entwicklung kurz davor oder vielleicht sogar schon dabei, künstliche Intelligenz zu schaffen, jetzt wirklich im Wortsinne, im Sinne von eine Software zu programmieren, die es dem Menschen gleich tut an Gedankenleistung. Spoiler, nein. Du hast jetzt auch schon ein bisschen angerissen, wie es im Mainstream diskutiert wird. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also, wie wird das im Mainstream dann diskutiert? Also jetzt nicht nur in diesen spezialisierten Newslettern, sondern vor allen Dingen auch allgemein. Ich meine, man findet ja eigentlich kaum noch irgendwie Podcasts oder was weiß ich, irgendeine populäre Zeitung, die nicht irgendwie über KI und die Chancen und Risiken berichtet. Was sind diese Chancen und Risiken in der Mainstream-Debatte? Das Spannende ist eigentlich, oder finde ich, dass man das Zerfallen der Öffentlichkeit in so verschiedene Blasen bei so einem Thema besonders stark merkt. Was ich damit meine, ist, in der tatsächlichen Fachdebatte darüber, ob diese Programme eigentlich an der Schwelle sind, sowas wie einen eigenen Willen zu entwickeln oder so. In der wirklich engen Fachdebatte gibt es eigentlich keine ernsthaften Vertreter einer solchen Position. Da ist das, was ich in dem Heft an schmalem technischen Wissen präsentiere, totaler Mainstream, wenn man so will. Das habe ich mir überhaupt nicht selbst rangeschafft an Wissen, sondern das kann man wirklich überall nachlesen. Und da gibt es ganz viel nüchtern sachliche Artikel, die einem erklären, wie das mit Stochastik funktioniert und wieso Programme Bilderkennung durchführen, indem sie zum Beispiel ein Foto in Milliarden Tokens verwandeln, also ein Verhältnis von Pixeln zueinander, verschiedenfarbigen Pixeln, die aufgelöst werden, in ein Verhältnis der Pixel zueinander, wo man also wirklich kein Programm hat, was sich einen Begriff macht davon, was da zu sehen ist, ein Elefant oder was halt auf dem Foto ist, sondern wie man das Ganze in eine mathematische Problem übersetzt und dann mit sehr viel Daten statistisch wahrscheinlich erkennen kann. Also das wäre so die eine Seite, wo man sagen muss, jeder, der sich dafür interessiert, wie das funktioniert, kann sich auch ohne Informatiker zu sein erstmal drüber informieren und kriegt dann einen ganz guten Eindruck. Es gibt auch auf YouTube nette Informatiker, die mal erklären, wie das mit den neuronalen Netzwerken funktioniert und es wirklich schaffen, in 2, 3 Stunden so ein rudimentäres Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das eben eine Analogie ist und mit neuronalen Netzen, wie sie in unserem Gehirn sind, dass man nichts zu tun hat. Gleichzeitig, und das ist ja das, auf was du jetzt eigentlich rekurriert hast, gibt es eine öffentliche Debatte, wo im Mainstream überhaupt nicht selbstverständlich ist, das als solches zu betrachten, sondern wo man ständig Debatten hat über, machen sie sich jetzt selbstständig oder können wir sie noch kontrollieren? Und das geht dann auch über in sowas wie diese Terminologie, die Informatiker selbst benutzen und die dann mindestens mal höchst missverständlich ist. Zum Beispiel bei den KIs, die halluzinieren. Das wirst du auch kennen, wenn also KIs Ergebnisse liefern, mit denen man als Mensch unzufrieden ist. Zum Beispiel lässt man sich eine Hausarbeit schreiben. Gottlob, dass man als Student die Dinger jetzt nicht mehr selber schreiben muss. Und dann ist aber das Problem, dass die Literatur, die unten angezeigt wird, gar nicht existiert. Und dann wird gesagt, ist das nicht erst recht ein Beweis von Intelligenz, wenn sie halluzinieren kann? So und so euch, damit sind die Debatten voll. Und auch ein bisschen dieser Dimension wollte ich mich mal annehmen, also diesem Auseinanderfallen von einerseits in der Fachdebatte geht keiner davon aus, dass man es hier mit Willen und Bewusstsein zu tun hat, aber in der öffentlichen Wiedergabe ist das fast schon die Mainstream-Position, dass es so wäre. Ja, die Risikoerfahrung haben wir jetzt noch nicht abgehandelt. Also sozusagen, was sind die Risiken der KI? Beziehungsweise, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, nämlich, dass sie sich verselbstständigen oder so. Aber kannst vielleicht noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was sind die Befürchtungen, auch beispielsweise mit Blick auf den Arbeitsmarkt? Oh. Naja, der Arbeitsmarkt wäre ja fast schon, wie soll ich sagen, das wäre fast schon eine andere Sorte Risiko. Da hat man es schon mit was Politökonomischem zu tun, wo ich dann auch eher zu Hause bin als in dieser merkwürdigen Debatte über sich verselbstständigende Computerprogramme. Deswegen, bevor wir zum Politökonomischen und zu den Arbeitsplätzen kommen, gibt ja die eine Risikopräsentation, die daraus besteht, Vorsicht, Vorsicht, KI kann sich selbstständig machen. Das halte ich. Das habe ich jetzt mal versucht anzudeuten, für Quatsch. Technisch würde ich da, wenn das für dich okay wäre, heute gar nicht so tief drin einsteigen, auch weil ich bei 99 zu 1 wirklich jetzt genügend Material schon online gestellt habe, wer sich dafür interessiert. Meine erste Folge zur politischen Ökonomie der Digitalisierung war ja zu künstlicher Intelligenz und da rede ich 20 Minuten drüber. Warum das mit Intelligenz nicht zu verwechseln ist. Das ist also die eine Seite. Und die andere Seite, und da kommen wir jetzt zu der Arbeitslosigkeit das finde ich nicht unspannend, weil die Verbindungslinie zwischen auf der einen Seite, die KI macht sie selbstständig und auf der anderen Seite, sie macht Leute arbeitslos, meine ich, liegt darin, dass es wirkt so beruhigend, wenn man sagt, ach, die KI macht sich nicht selbstständig und das kann man zeigen. Das, was ich eigentlich versuche nachzuweisen, ist, wen das beruhigt, der ist wirklich desinteressiert daran, für welche Zwecke KI eigentlich von welchen Leuten heute eingesetzt wird. Es ist also eine nur sehr scheinbare Beruhigung, was ich hier jetzt an den Anfang gestellt habe, wenn ich sage, keine Sorge, der Terminator droht nicht. Es ist doch nur ein Taschenrechner. Dieses nur, das muss man wirklich in Anführungsstrichen setzen, weil wenn man jetzt zur Arbeitslosigkeit kommt, man denke mal dran, dass der Taschenrechner zum Beispiel die ganzen Computer arbeitslos gemacht hat. Denn der Satz mag jetzt klingen, als hätte ich einen Schlaganfall, aber was ich damit meine ist, Computer ist ja mal eine Jobbezeichnung gewesen, nämlich von vor allem Frauen, vor allem schwarzen Frauen in den USA, die zum Beispiel die Berechnungen durchgeführt haben für die NASA. Wer sich dafür Popkultur interessiert, kann das in Hidden Figures in einem schönen Hollywood-Film nach sich anschauen. Also für die ist es eine, sagen wir mal, sehr zynische Beruhigung, wenn man sagt, keine Sorge, das ist nur ein Taschenrechner. Den hat es erstmal ihre bürgerliche Existenz entzogen. Und das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich im Heft auch versuche zu argumentieren und zu sagen, man muss sich mal klar machen, für welche Zwecke künstliche Intelligenz von wem eingesetzt wird, anstatt diese, weiß gar nicht, darf man fluchen? Ich glaube, dann wirst du immer so demonetarisiert auf YouTube, gell? Dann sage ich es einfach mal mit, anstatt eine blöde Debatte darüber zu führen, ob die Dinger sich verselbstständigen oder nicht. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal zurückgehen auf diese Frage der Verselbstständigung, was hat diese Erzählung eigentlich auch mit einer spezifischen Erfahrung von Entfremdung und Herrschaft der Technik über beziehungsweise vermittels den Menschen im Kapitalismus zu tun? Ja, das kommt vermutlich ein bisschen drauf an, wen du dir anguckst. Also das eine ist ja, und das ist ja augenscheinlich, wenn man sich so anschaut, wer relativ regelmäßig in den Feuilletons davor warnt, dass die KI sich verselbstständigen könnte, dann sind das keine ihren Produktionsmitteln und den Sachen, die sie herstellen, entfremdete Arbeiter, sondern das sind so Typen wie Elon Musk und Sam Altman, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Also ausgerechnet die Figuren, die ihren Reichtum mit auf so einer Technik begründen, warnen vor ihr. Da sollte man doch mal wirklich vielleicht mal ein Stück weit skeptisch werden, woran das eigentlich liegt. Und ich meine, da muss man auch nicht weit spekulieren, um festzustellen, das ist eine wunderbare Art und Weise, die Erwartungen an diese Technik auch entsprechend hochzusetzen und auch berichtenswert zu halten. Soll heißen, jede neue KI, die rauskommt, das ist inzwischen richtig zu der Art und Weise geworden, wie neue Versionen von ChatGPT oder Konkurrenzprodukte zu ChatGPT sich vorstellig machen. Nämlich als ein, oh, bei der Testphase ist Folgendes aufgetreten. Sie waren überhaupt nicht programmiert dafür, aber haben dann trotzdem angefangen, Leute zu beleidigen und so weiter und so fort. Also nach der Seite würde ich sagen, ist das Marketinggetue so billig, so einfach ist die Auflösung an der Stelle, warum man das ständig liest. Die andere Seite, an die du, glaube ich, mehr gedacht hast, die will ich deswegen gar nicht durchstreichen, aber wahrscheinlich werden wir uns schnell einig, dass die schaffen es halt nicht in die Feuilletons der Zeitungen, aber es ist vielleicht mit einem Grund, warum diese Feuilletons natürlich auf einigermaßen fruchtbaren Boden fallen, dass die Leute reihenweise, mich inklusive, in einer so hoch arbeitsteiligen Gesellschaft mit lauter Arbeitsmitteln arbeiten, deren Funktionsweise sie überhaupt nicht verstehen, sondern man geht halt ziemlich borniert mit diesen Geräten um, gerade so, dass man seinem Job nachkommen kann, aber dessen eigentümlichen Logiken und Funktionsweisen versteht man natürlich nicht annäherungsweise. Das wäre jetzt ein sehr unphilosophischer Entfremdungsbegriff. Das ist mir klar, deswegen kannst du da gerne nachhaken oder dagegen polemisieren. Aber in diesem ganz trivialen Sinne hätte ich jetzt Entfremdung erstmal genommen, im Sinne von, na, einem sind die Dinge halt fremd, mit denen man da arbeitet, und entsprechend fallen zum Beispiel solche Werbekampagnen halt auf ziemlich fruchtbaren Boden. Und das letzte Punkt, der mir dazu einfällt, ist vielleicht ein Stückchen enger an einem elaborierten Entfremdungsbegriff oder elaborierteren, immer noch recht simpel. So wie die KI eingesetzt wird, begegnet sie den Leuten natürlich auch ziemlich schnell und ziemlich grundsätzlich als, naja, mindestens mal eine Technik, die sie skeptisch macht. Mag es vielleicht nicht für diejenigen gelten, die ChatGPT mit viel Freude dafür einsetzen, ihre akademische Karriere zu pushen, indem sie ihre Artikel jetzt auf Englisch übersetzen oder sowas, aber zumindest mal all jenen Verwaltungsassistentinnen und Ähnliches, die vielleicht zu Unrecht, vielleicht aber auch nicht, natürlich darin ein Stück weit ihr elektronisches Pendant sehen, soll heißen, ihre Überflüssigmachung schon ein Stück weit wittern. Auch das ist natürlich immer ein guter Nährboden dafür, solche quatschigen Erzählungen von der selbstständigen Technik ein Stück weit ernster zu nehmen, als es diese Ideen verdient haben. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, keine philosophische Debatte führen. Es geht ja auch erstmal so ein bisschen darum, sich anzunähern an das Thema KI, weil ich glaube tatsächlich, dass ich bin auch jemand, der KI durchaus nutzt, aber tiefer damit auseinandergesetzt habe ich mich jetzt tatsächlich auch nicht. Da bin ich nämlich genau das, was du da gerade beschrieben hast, nämlich jemand, der sozusagen nur so Endnutzer ist und sich jetzt nicht großartig damit befasst, wie das jetzt alles so technisch funktioniert. Und ich denke, das ist bei vielen so, und deswegen dachten wir, wir arbeiten das mal gemeinverständlich auf, sozusagen. Vielleicht gehen wir deswegen auch vielleicht nochmal in die Grundlagen im Sinne von, welche physischen Voraussetzungen braucht es eigentlich, um KI einsetzen zu können. Also das ist ja auch eine der großen Debatten, die geführt wird, wie viele Bäume sterben, wenn man bei ChatGPT eine Anfrage stellt. Was ist das jetzt aber ganz konkret? Also was sind die ökonomischen, ökologischen und vielleicht auch die menschlichen Kosten, die mit dem Einsatz von KI verbunden sind? Und auch wenn du jetzt gesagt hast, du willst es jetzt nicht vom Kern auf erklären, so ein bisschen später will ich noch drauf kommen, wie denn eigentlich die Pixel zu unterscheiden sind oder wie man da hinkommt, dass das überhaupt möglich ist. Alles gut, das ist dann volles Recht, das Interviewer mich auch mit Fragen zu piesacken, die ich nicht beantworten will. Das werde ich dann natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen versuchen. Die Frage, die du jetzt auch geworfen hast, aber fall mir bitte ins Wort, wenn ich in die falsche Richtung denke, ist ja so ein bisschen entlang des Heftes, was ich da im Maro Verlag geschrieben habe. Dessen Aufbau folgt so ein bisschen der Wertschöpfungskette, wenn man so will. Und die lasse ich da in Ostkivu anfangen. Das ist ist im Kongo an der Grenze zu Ruanda. Da wird das Tantal abgebaut. Das ist jetzt nicht unmittelbar für die Chips der künstlichen Intelligenz notwendig, aber für die Kondensatoren und einige andere Teile. Und da kann man dann in den einschlägigen Menschenrechtsberichten eben lesen, unter welchen Bedingungen das abgebaut wird. Das ist ein Bürgerkriegsgebiet, war ja letztens in den Nachrichten, weil diese, ja, jetzt habe ich schon wieder verdrängt, M23 heißen sie, glaube ich, also eine Tutsi-Miliz da, Goma eingenommen hat, so eine Millionenstadt, die hier im Westen keinen Schwanz kennt und da in der Nähe von diesen Tantal-Abbauminen ist, um entsprechend, also ein Bürgerkriegsgebiet samt Vergewaltigung und alles drum und dran, was dazugehört. Und die Leute, die das abbauen, es gibt wohl einen Teil industriellen Abbau, aber es gibt eben auch einen großen Teil des Abbaus von Leuten, die das als Kleinschürferinnen machen, also mit einer Schaufel und einem Sieb ausgerüstet, am Ende des Tages dieses verschissene, seltene Erden da rausholen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Natur entsprechend aus, aber fällt natürlich erstmal unter die Abteilung menschliche Kosten, die du gerade angesprochen hast. Innere Mongolei in China kommen die meisten seltenen Erden her. Ich glaube, letzter Stand sind 80% der seltenen Erden, die man so benötigt für den modernen Kapitalismus, werden da abgebaut. den Leuten dann mehr Lungenschäden, Osteoporose und was man dann alles nachlesen kann. Genau, also du hast es ja Ja. schon ein bisschen an die Abbaubedingungen, gerade wenn wir über Konfliktregionen in Afrika sprechen, sind nicht gerade gut. Von Arbeitsschutz müssen wir da gar nicht anfangen. Ich glaube, wenn man da mit Zwangsarbeit anfängt, ist man, glaube ich, näher an den Problemen der Menschen dort vor Ort dran. Ja, da will ich vielleicht kurz reingrätschen. Auch da will ich es mehr anteasern, als jetzt vollständig ausbuchstabieren. Aber ich meine, um das Charakteristische dieser Schweinegesellschaft aufzuspießen, ist man mit Zwangsarbeit nicht gut beraten. Und zwar nicht, weil ich die Verhältnisse da verharmlosen will, sondern weil diese Kleinschürferinnen und Kleinschürfer, die sind da aus dem ja, stummen Zwang der Verhältnisse, wie das bei Marx so polemisch heißt. Also, die werden eben nicht von irgendwelchen Leuten mit der Peitsche hingetrieben, Klammer Ausnahme ist, was es da auch gibt, gerade wenn Milizen sie dann tatsächlich dahintreiben zum Abbau, um deren militärische Projekte zu finanzieren. Klammer zu. Also da gibt es das Moment der Zwangsarbeit, was du ansprichst. Da liegen mir aber überhaupt keine Zahlen vor, wie viele Leute das betrifft. Für die anderen gilt allerdings ja die Freiheit. Und ein Stück weit kann man dem eben mal entnehmen, was für eine üble Sache Freiheit für einen Arbeiter eigentlich ist. Oder Arbeiter ist ein hochgesetztes Wort, was Freiheit für einen eigentlich heißt. Oh, eben einerseits nicht abhängig zu sein von einem Feudalherrn oder ähnliches, aber gleichzeitig eben die berühmte doppelte Freiheit bei Marx, auch frei von allem, was man so zum Leben braucht. Und so ziehen die als Glücksritter da unten hin, bauen Tantal ab und verkaufen das dann halt an vorbeifahrende LKWs und ähnliches, um damit irgendwie mehr schlechtes Recht und Lebensgrundlage zu bestreiten. Also von daher Zwangsarbeit im Sinne von diesen Milizen, ja, das mag eine Rolle spielen, aber die übergroße Mehrheit, die verdankt es erstmal ihrer freien Existenz mit wirklich allen zynischen Konnotationen, die man da reinlegen kann, was sie da für ein Leben fristet und wie sie arbeiten muss. Ja, gut, dann bringe ich vielleicht selber noch ein paar Sachen rein. Also wenn wir zum Beispiel vom Kobaltabbau im Kongo sprechen, dann reden wir von, ja, Schätzungen nach 150 bis 200.000 solcher MinenarbeiterInnen, die da in informellen Kobaltbau tätig sind. Durch Rebellengruppen wie M23 hast du schon genannt, Mai Mai oder Regierungstruppen, irgendwie FARDC, keine Ahnung, was es heißt. Genau, die da auch eben Kinder unter anderem mit dazu zwingen tatsächlich. Und zwar nach Schätzung der ILO 5.300 Kinder. Im Dezember 2023 gibt es dazu Zahlen. Und na klar, das sind natürlich dann die extremsten Auswüchse. Aber nichtsdestotrotz sind es ja Verhältnisse, die auch im Kapitalismus nicht sein müssen. Ich weiß, da haben wir unterschiedliche theoretische Ansätze dazu. Will ich jetzt auch gar nicht ausdiskutieren. Ich wollte es nur mal so ein bisschen illustrieren, ne, damit es auch ein bisschen greifbarer ist. Ja? Nicht alle interessieren sich ja sozusagen für abstrakte Einsichten, sondern brauchen manchmal auch ein Bild und eine Vorstellungskraft, was das bedeutet. Aber das waren jetzt dann nur die menschlichen Kosten. Vielleicht gehen wir auch noch mal in die ökologischen und auch die ökologischen Kosten rein. Also gerade wenn wir so über seltene Erden sprechen, die sich ja durchaus auch lohnen, wenn da geringste Mengen in der Tonne Erde, die da bewegt werden muss, gefunden wird und dann ja auch teilweise zum Abbaggern ganzer Berge und Täler führt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Am Ende hast du das Entscheidende schon gesagt. Dieser Abhub ist halt das Verhältnis von aufgewühltem Dreck zu wertvollem Dreck, den man da rausholt. Und das kann einen dann immer wieder in Erstaunen versetzen, wie viele Tonnen, tausende Tonnen da eigentlich für ein paar Kilogramm seltene Erden aufgewühlt werden. Und da braucht man dann nicht sonderlich viel Fantasie dafür, wie sowas aussieht. Gerade wenn du auf die Anschauung pochst, dann kann man ja gerne mal ans Ruhrgebiet denken, da wenn man, oh, jetzt habe ich was gesagt, das ist ja eher Richtung Köln, das ist ja nicht Ruhrgebiet. Man verzeihe dem Schwaben. Aber da gibt's dann ja kann man sich ja anschauen, wie so ein Gebiet aussieht, in dem Kohle ein paar Jahrzehnte abgebaut wird, samt dann ja auch den Ewigkeitskosten, die es dann ja dort anzuschauen gibt, wo dann die Gebäude bekanntlich Risse haben, schräg sind, weil halt ganze Städte hier in Deutschland absinken, weil man eben doch sehr viel aus der Erde rausgeholt hat und Abhub produziert hat. Und das hat man auch in diesen Gebieten alles vorzufinden. Das geht dann wieder aufs Grundwasser und auf die Wasserversorgung. Jetzt mag ich hier mal ein etc. EP hinsetzen, weil das kann man sich dann wirklich am Ende des Tages vorstellen, was das dann auch wieder darauf wieder hin zurückzukommen, an menschlichen Kosten erzeugt, von Leuten, die da in der Nähe Subsistenzwirtschaft betreiben oder versuchen zu betreiben oder eben nur in Städten wohnen und da versuchen zurechtzukommen und für die halt die Natur nach wie vor Lebensgrundlage ist. Ja, man könnte jetzt noch auch, glaube ich, lange über die Energie, die es bräuchte oder die es braucht und die jetzt gerade mit so einer Elektrifizierung, wie sie ja so als grüne Idee von einem grünen Kapitalismus da mitschwingt oder unausgesprochen eigentlich Voraussetzung dafür ist, wo sich auch niemand wirklich klar macht, was da eigentlich dann an Bergen versetzt werden muss, um mal wörtlich, also um das mal bildhaft auszudrücken, um irgendwie die Akkuleistung überhaupt bereitzustellen, die es bräuchte, um das alles irgendwie zu realisieren, wenn dann irgendwann Öl, Kohle und so weiter und so fort ersetzt werden sollen. Ich meine, das Gut. ist jetzt natürlich schon einen Schritt weiter, um das wenigstens kurz zu skizzieren, falls wir dazu nicht mehr kommen. Ich hatte ja schon gesagt, in dem Heft gehe ich entlang der Wertschöpfungskette und jetzt waren wir ja beim allerersten Glied, also bei den Ressourcen, den Rohstoffen zur Herstellung der Chips und der Kondensatoren. Wenn man natürlich weitergeht, geht es in die Fabriken von TSMC, wo diese Chips hergestellt werden, wo man dann sich die Arbeitsbedingungen anschauen kann, die übel sind, wo die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind auch schon wieder nicht aktuell. Müsste man mal gucken, was die südkoreanische Gewerkschaft da im Moment rausgibt. Aber so die Zahlen, die ich, glaube ich, im Heft noch verwendet habe, sind, glaube ich, 12-Stunden-Schichten und sowas. Also da wird man schon entsprechend drangenommen. Und auch da natürlich wieder einiges an Vergiftung der Umwelt bei der Chipproduktion. Gerade TSMC hat da einiges auf dem Kerbholz und ist dann erst später vom Staat zu Umweltschutzmaßnahmen gezwungen worden. Genau, wen da die genaue Reihenfolge interessiert, kannst dann ja im Heft nachlesen. Und was du jetzt angesprochen hast mit der Energieversorgung, spielt ja wahrscheinlich dann auf den Schritt an, wenn der Scheiß dann mal ins Leben gerufen ist und die KI benutzt wird, ist sie ja auch massiv energiehungrig. Und da gibt es ja verschiedene Vorstellungen davon, wie dieser Energiehunger gedeckt werden soll. Eine der sympathischen Ideen sind ja die Kleinstatomkraftwerke, die Google ins Feld geworfen hat, als Idee, wie man klimaneutral, wie das dann so schön heißt, die KIs oder die Serverfarmen mit Energie versorgen kann. Genau, wir kommen jetzt zu der Frage, also anderweitige menschliche Kosten, die da nicht so ganz durchsichtig sind, die du aber ganz schön beschreibst. Für die Endnutzerin sieht es ja immer so aus, als würde KI einfach sehr, sehr viel wissen. Was aber steckt eigentlich hinter dem Wissen von KI? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, dass es vor allen Dingen mathematische Formeln, Algorithmen sind. Man hört immer wieder von Training der KI. Was bedeutet das konkret? Dann hole ich vielleicht doch ein bisschen weiter aus, wenn wir das besprechen wollen. Du hast das Wort Algorithmus gerade genannt. Das ist, wenn man den Wikipedia-Artikel dazu liest, eine Verballhornung aus dem Arabischen, das ist eigentlich ein arabischer Name von einem Mathematiker, aber aus dem 16. Jahrhundert, aber könnt ihr jetzt schneller überprüfen, wenn ihr auf Wikipedia geht. Ich bin heute zu faul, nochmal nachzugucken. Es bricht auch keinem was ab, wenn es doch das 17. Jahrhundert war. Und der hat sich mit der Frage beschäftigt, ob und inwiefern man weltliche Probleme eigentlich in mathematische Formeln übersetzen kann. Das ist die Grundüberlegung, für die sein Name heute in seiner lateinischen Verballhornung steht. Ein Algorithmus ist eine Problemlösung, die in mathematische Form gebracht ist. Man muss von Mathematik gar nicht viel verstehen, um, ich meine, fast schon intuitiv zu verstehen, dass in einer mathematischen Formel alles in Variablen und Zahlen ausgedrückt wird. Das heißt, in einer mathematischen Problemlösung ist all das, was in der Welt irgendeinen Inhalt hat, von diesen total notwendig befreit und in ein Zahlenheer übersetzt. Wenn man sich also einen Algorithmus dergestalt überlegt, der errechnen soll, keine Ahnung, wie gut oder schlecht man eigentlich, wie lange ich lüften muss in meinem Zimmer. Das ist halt gerade ein sehr akutes Problem. Wie lange ich lüften soll in meinem Zimmer, dann kann man sich eben überlegen, welche verschiedenen Variablen man da einbeziehen muss. Zimmergröße, Temperatur, Windgeschwindigkeit und sonst was. Wenn ich das am Ende aber in eine mathematische Operation übersetze, dann ist im Algorithmus selbst, also in der mathematischen Operation, Wind, Temperatur oder sonst was, eben nur eine Variable, die befreit von jedem inhaltlichen Gehalt ist. So, das ist, glaube ich, mal so den ersten Punkt, den man sich klar machen kann und sollte. Das heißt, wenn man einen Algorithmus vor sich hat, und das ist jetzt erstmal auch mit was man es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat, auch wenn man da sagen kann, gut, die komplexeren künstlichen Intelligenzen sind natürlich hunderte von Algorithmen, die auf verschiedene Art verschaltet sind. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, sich mal das Grundsätzliche klar zu machen. Also behandeln wir die KI mal als einen Algorithmus. Dann haben wir jetzt also soweit das Verständnis, dass man sagen kann, im Algorithmus selber sind alle weltlichen Bezugspunkte aufgelöst in statistische Material, in Zahlen. Und damit ist man schon, will man sagen, ziemlich beim Kern der Sache, an der Unterscheidung von dem, was gemeinhin Denken ist und in deinem und in meinem Kopf passiert, ohne dass ich dafür in deinen reingucken muss oder in meinen. Und auf der anderen Seite das, was überhaupt eine KI leisten kann. Was die nämlich leisten kann, ist hochkomplexe Kausalität, Korrelationen, also Zusammenhänge zwischen Zahlen herauszufinden, Muster zu erkennen, Muster zu kreieren. Welche inhaltlichen Bezug diese Muster, die da entdeckt werden, in der Welt haben, das kann notwendigerweise ein Algorithmus gar nicht leisten. Warum? Wieder Schritt Nummer eins. Na, das ist der ganze Witz davon, wenn man es in eine mathematische Operation überführt. Es ist dann eben befreit von jedem Inhalt. Das heißt, um es jetzt mal anschaulich zu machen, weil ich weiß, das war jetzt recht abstrakt, aber versprochen, damit sind wir jetzt auch fertig mit dem Abstrakten. Das heißt, wenn man es an der Bilderkennung zum Beispiel als eine Variante des Algorithmus mal durchdekliniert und was man da im Feuilleton dann so lesen kann. In der Medizin wird KI ja schon relativ viel benutzt und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass KI da der Medizin nicht nützen kann. Also das, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, wo KI gescheitert ist, soll das nicht ein auftrumpfendes, ah ja, so blöd ist die KI sein oder so, sondern an diesem Fall, den ich jetzt gleich zitiere, kann man, glaube ich, ein Stück weit als Laie sich ganz gut verplausibilisieren, wie KI funktioniert. Wir haben nämlich eine KI über Bilder von Lungen, also Röntgenbilder von Lungen gejagt. Und zwar über einen gewissen Zeitraum, also gleichen Lungen immer, ich glaube über einen Verlauf von 5 oder 6 Jahren, das kann man aber nachlesen, das Experiment ist leicht über Google zu finden. Und bei manchen haben sich Karzinome gebildet, bei anderen nicht. Und jetzt sollte die KI eben, also solche Muster erkennen und hat dann auch ein Muster erkannt, konnte dann mit einer erstmal sehr hohen Wahrscheinlichkeit errechnen, wo Karzinome entstehen und wo nicht. Und jetzt in diesem Fall, wo das also, hatte ich ja angekündigt, am Ende rauskam, das hat zwar eine Korrelation gefunden, die ist aber nicht kausal, also es gibt keinen inhaltlichen Bezug zueinander. Was ist da passiert? Die haben die Daten in so eine KI eingespeist und da waren nicht nur die Lungen darauf zu sehen, mit den Karzinomen oder den vermeintlichen Karzinomen, die sich da bilden, sondern wenn ihr mal irgendwas von euch röntgen lassen habt, dann gibt es unten auf dem Bild halt so eine Leiste, wo unter anderem das Krankenhaus steht, in dem das gemacht wurde. Und jetzt war das halt eine US-Studie. Und unten stand halt das Krankenhaus, in dem das gemacht wurde. Und jetzt sind halt Leute in den USA, ist das ähnlich wie hier, zumindest in dem Fall, was ich jetzt erzähle, da gibt es halt Lungenfachkliniken, wo Leute halt besonders hingehen, wenn sie sowieso schon Atembeschwerden haben und halt irgendwelche Wald- und Wiesenkrankenhäuser, wo Leute halt dann wirklich nur zur Routineuntersuchung hingehen. Und entsprechend das Muster, was die KI erkannt hat, ist, wenn die Leute in bestimmten Krankenhäusern sind, haben sie im statistischen Mittel eine höhere Wahrscheinlichkeit, am Ende ein Lungenkarzinom auszubilden. Es ist natürlich von dem, was man von der KI erwartet hat, was sie rausfindet, ein völliger Mumpitz, weil real gibt es natürlich kein kausales Verhältnis zwischen dem Krankenhaus, in das ich gehe, und meiner Wahrscheinlichkeit, einen Lungenkrebs zu bekommen. Das ist natürlich umgekehrt. Leute mit Beschwerden gehen halt in diese Spezialkliniken. Deswegen gibt es da am Ende des Tages auch mehr Lungenkranke. Aber ich hoffe, dass das diese Illustration ein Stück weit klar macht, mit was man es mit KI eben zu tun hat. Mit einem sehr raffinierten, hochkomplexen Stück Technik, das statistische Zusammenhänge darstellen und errechnen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit Dinge zusammenhängen, allerdings ganz begriffslos auf die Welt losgeht. Und das war jetzt ein ganz langer Anlauf. Vielleicht hat er dem einen oder der anderen nochmal genutzt für die Beantwortung deiner Frage. Du hattest ja gefragt und gesagt, wie sieht's denn aus? Für die Laien da draußen sieht das immer aus, als wäre das alles Technik. Naja, damit das funktioniert, damit statistische Mittel entdeckt werden können, damit ein mathematischer Prozess tatsächlich das leisten kann, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zum Beispiel auf Bildern zu erkennen, was oder zu identifizieren, wenn man so will, was ein Baum ist, was ein Hund ist oder sonst was. Dafür braucht es unglaublich viele Daten. Und die liegen eben ganz häufig nicht in Formen vor, dass sie auch gescheit verwertbar sind. Da denke man nur an das Beispiel, was ich gerade gesagt habe mit den Lungen. Da hat man eben schon gemerkt, die Daten müssen auf eine Art zugearbeitet werden, in dem Fall zumindest mal immer die Krankenhäuser entfernt werden. Und auch, dann merkt man schnell, wie komplex die Aufgabe ist, weil jetzt wäre erstmal zu überprüfen, ob man zum Beispiel das Krankenhaus oder ob so eine KI nicht trotzdem erkennen kann, auch ohne dass unten das Krankenhaus steht, aus welchem Krankenhaus das Röntgenbild kommt, weil zum Beispiel die Röntgenbilder eventuell unterschiedliche Qualität haben. So entsteht also ganz schnell dann das, was ein Bias heißt, also verunreinigte Daten. Naja, und auf was läuft das hinaus? Darauf, dass es ganz, ganz viele Menschen braucht, die gute Datengrundlagen herstellen. So, das weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein berühmteres Beispiel ist. Das ist halt das Beispiel, über was ich gestolpert bin, ist, dass eine nicht näher genannte Lieferfirma, da kannst du jetzt deine Fantasie spielen lassen, gerade an autonomen Drohnen forscht, um Pakete auszuliefern. Und da werden dann die Daten von dem Flug dieser Drohne zerlegt in einzelne Frames, in einzelne Bilder. Also Also ein 30-Minuten-Flug werden dann schon ganz schön viele Bilder. Und da sitzen dann Leute davor, vor allem in Kenia, in Nairobi ist da so einer der Hotspots, wo dann Leute für ein Apple und ein Ei diese Streams von den Drohnen labeln. Also wenn da drauf ein Baum zu sehen ist, markieren sie, dass da, das ist ein Baum, Label Baum, das ist ein Label Haus, das ist ein Label Teich. Und dann werden diese entsprechenden Labels halt mit Vorgaben gefüttert. Also was weiß ich, einen Baum nicht reinfliegen, auf den Hund kein Päckchen abliefern, ins Wasser kein Päckchen schmeißen, naja, und so weiter und so fort. Und ich habe ehrlich gesagt die Zahl vergessen, aber es geht auf jeden Fall in die Millionen an Leuten, die Training der KIs inzwischen als Job betreiben. Natürlich auch entsprechend, wie sich das für digitale Zeiten gehört, nicht fest angestellt irgendwo, sondern als Clickworker, also im Endeffekt als sowas wie digitale Tagelöhner, die sich immer für einzelne Tasks, für einzelne Aufgaben auf Plattformen anmelden und da dann wieder durch eine KI, wie sollte es anders sein, gerankt werden, bewertet werden, wenn sie Aufgaben gut machen oder schlecht machen, dann mal mehr Geld verdienen können. Und da kann man dann eine ganze Soziologie dieser Ghostworker betreiben. Da gibt es auch ganz spannende Bücher dazu, die dann wieder deren Sortierung funktioniert und wie sich dieser Arbeitsmarkt dann herstellt. So, Ja, das du war hast jetzt eine. es genau, Kenia hast schon angesprochen. Ich habe jetzt noch in der Recherche so ein bisschen Uganda, Indien, Philippinen, Venezuela als so weitere Beispiele gefunden. Also sozusagen Massenarbeit im Cent- bis Dollar-Bereich dafür, dass die Statistiken, die die KI als Grundlage für seine in Anführungszeichen Intelligenz braucht, werden dann dort durch sehr, sehr viele Menschen hergestellt und basiert also letztendlich auch auf menschlicher Arbeit und keineswegs darauf, dass irgendwie die Computer so intelligent geworden sind. Wir kommen jetzt ein bisschen ins Politökonomische rein. Also aus marxistischer Sicht handelt es sich bei KI ja um eine Produktivkraft, also letztlich um Arbeitsmittel, eine Form von Werkzeug, mit der Produktivität insbesondere geistiger Tätigkeiten erhöht werden soll, aber natürlich kann es auch Drohnen nutzen, wie du es gerade so beschrieben hast. Manche meinen jetzt, dass KI damit so eine neue Produktivkraft ist, die die Arbeitsprozesse so sehr verändert, dass es ja vielleicht dann einen neuen Kondratjew-Zyklus auslöst. Ich erkläre erstmal kurz, was ist ein Kondratjew-Zyklus. Ein Kondratjew-Zyklus, auch eine sogenannte lange Welle, bezeichnet einen etwa 40 bis 60 Jahre dauernden Wirtschaftszyklus, der durch die grundlegende technologische Innovation ausgelöst wird. Also diese Innovationen führen zu Phasen beschleunigten Wachstums, weil entsprechend viel investiert wird, die dann später wiederum einen Abschwung und eine Krise folgt. Benannt ist das nach Nikolai Kondratjew, ein russischer Ökonom, der diese Zyklentheorie in den 20er Jahren ausgearbeitet hat. Demnach wäre der erste Kondratjew-Zyklus die Dampfmaschine bzw. die industrielle Revolution, zweite Eisenbahn, Dampfschifffahrt, Bergbau und Telegrafie, dritte Elektrifizierung, Verbrennungsmotor und chemische Industrie, vierte dann Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Kernenergie, also sozusagen das, was man dann nach dem Zweiten Weltkrieg hatte, die fünfte jetzt Digitalisierung und sechste KI. Wie siehst du diese Theorie? Hat KI das Potenzial, jetzt nochmal eine goldene Periode des Kapitalismus aufzulösen? Das Schöne an so einem Interview im Gegensatz zu meinem Podcast ist natürlich, da versuche ich mir über Sachen zu reden, die ich schon rausgefunden habe. Hier kann ich jetzt einfach mal richtig guten Gewissens sagen, ich habe keine Ahnung. Als ich die Frage von dir gelesen habe, ich finde die spannend. Also ich habe da schon noch mir ein, zwei Gedanken dazu gemacht, aber ich will mich da wirklich nicht zu irgendeiner Antwort versteifen, sondern im Gegenteil vielleicht mal eher so ein, zwei Punkte skizzieren, in welche Richtung man denken kann und was es da, glaube ich, gibt, was man sich erstmal klar machen muss. Und du intervenierst einfach, wo du das für dich vielleicht schon besser sortiert hast oder wo du neugierig bist. Ich meine als erstes, ich bin gar nicht so sicher, ob das eine Produktivkraftentwicklung ist. Um mal den ersten Hot Take zu machen. Es gibt von Sabine Pfeiffer schon zur Digitalisierung allgemein so ein Buch, Digitalisierung als Distributivkraft, Entwicklung. Ich glaube, Entwicklung habe ich gerade dazu gelogen. Ich glaube, das Buch heißt nur Digitalisierung als Distributivkraft. Das verwendet sie, eine offensichtliche Analogie zu Marx, zur Produktivkraft. Es spielt aber darauf an, und ich meine, das ist empirisch ja auch kaum zu leugnen, dass ziemlich viel schon der Digitalisierung, Klammer auf, und ich meine jetzt der KI auch, Klammer zu, sich in der Distributivabteilung abspielt, also beim Kauf und Verkauf, beim Warenumschlag und nicht bei der Produktion. Das hat, gerade wenn man sich die Ökonomie nicht einfach nur von der Oberfläche her anschaut. Da könnte man erstmal sagen, naja gut, auch damit ist ein Reibach zu machen. Offensichtlich, die größten Konzerne der Welt sind schon seit Jahren die Digitalkonzerne. Und seit der KI ist ja bekanntlich mit Nvidia auch noch der größte Konzern einer, der die Chips für künstliche Intelligenz herstellt. Also von der Oberfläche könnte man jetzt sagen, was interessiert mich diese Unterscheidung? Naja, es sollte einen zumindest mal so weit interessieren, dass man es, wenn es denn stimmt, dass das eine Technik ist, die vor allem im Kauf und Verkauf angewendet wird, die vor allem in der Werbebranche oder im Journalismus zu Hause ist, also in lauter Sachen, wo von Wertschöpfung jetzt nun wirklich nur sehr bedingt die Rede sein kann, wo es also vor allem darum geht, im marxischen Jargon die Faux-Frais der Produktion zu reduzieren, also nicht Wert herzustellen, sondern halt Kosten, die es im Kapitalismus gibt, um den ganzen Scheiß, der hier hergestellt wird, auch zu versilbern. Ja, das wird verbilligt durch und mit KI. Ob und inwiefern tatsächlich mehr Reichtum hergestellt wird oder nur bei dessen Verkauf jetzt weniger Reichtum verbraten wird, da würde ich zumindest sagen, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und muss man mal schauen. Natürlich gibt es KI-Anwendungen in der Produktion, das will ich gar nicht durchstreichen, aber da zumindest ist dieses Sprengungspotenzial, wenn wir wieder an den Feuilleton denken, also wie die ganze Zeit über KI reden, halt wirklich nicht zu sehen. Und so richtig ist das auch nichts Neues. Auch hier wieder nur ein Hinweis, den ich selber noch nicht so richtig gut sortiert habe, aber es gibt auch seit 80er Jahren so einen Ökonomen, dessen Namen ich immer vergesse, aber das kann wieder jeder schnell googeln, der hat den schönen Satz geprägt, Computer sind inzwischen überall zu sehen, außer in der Produktivitätsstatistik. Also das wäre mal, meine ich, eine der zu lösenden Aufgaben für eine politische Ökonomie der künstlichen Intelligenz, sich selbst Klarheit darüber zu verschaffen, was heißt es eigentlich, zumindest mal jetzt aktuellen Stand, da muss man keine Prognosen wagen, aber zumindest mal aktuellen Stand, Produktivkraftentwicklung oder eben eher Distributiv- oder Zirkulationskraftentwicklung. Also Zitat stammt von Robert Solow, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, klingt gut. Ja, also mir ist es so spontan eingefallen, als ich deine Broschüre gelesen habe. Ich habe jetzt mich damit jetzt nicht tiefgehender beschäftigt. Meine Vermutung ist, dass es vor allen Dingen, also eine der Argumentationen von Kondratjew war ja auch, dass das eben einen Investitionsboom auch auslöst, ne? Also das ist jetzt gar nicht unbedingt zwingend um die konkrete Technik oder das konkrete Werkzeug, was da gemeistert wird, geht, sondern eben auch, dass es einfach einen Investitionsboom auslöst, der wiederum dann seine Effekte nach sich zieht. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, weil das erfahren oder das erleben wir jetzt ja auch, dass jetzt alles Mögliche irgendwie, dass jetzt überall Perspektiven für die Nutzung von KI gesehen werden und dass da jetzt auch investiert wird. Ob das sich als so eine Art Blase rausstellt oder nicht, ja, die Argumentation von dir finde ich jetzt erstmal schlüssig, dass das ja nicht bedeutet, dass dann automatisch tatsächlicher materieller Reichtum mehr daraus folgt, sondern dass es eher, genau, aber so ein Investitionsboom ist ja, glaube ich, schon zu beobachten. Naja, auf jeden Fall. Also ich habe gleich noch was, wo ich nicht missverstanden werden will, aber erstmal noch auf deinen Punkt mit dem Investitionsboom, das ist nicht zu leugnen. Also wenn ich mit Leuten diskutiere oder in meinen Vorträgen, sage ich immer, man kann so nach zwei Seiten beleuchten, wo KI die größten ökonomischen Impact im Moment hat. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Seiten. Das eine ist, wenn man sich wirklich versucht, vielleicht gibt es ja hier wieder Zuhörerinnen, die da jetzt neuere oder bessere Zahlen haben, aber ich habe mal im Economist oder so gelesen, dass die KI, die am meisten an Wert schafft, ist eben in der Zirkulationsfähige und ist dieses Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch, was es ja auch bei Amazon und Zalando und sonst was gibt. Und diese Verkaufsplattformen, diese Handelskapitalisten der Moderne haben da wohl inzwischen einen ordentlichen Teil ihrer prozentualen Verkäufe über diese KIs. Ein bisschen ausgenommen von dieser Rechnung ist immer, was auf den sozialen Medien umgesetzt wird, weil zum Beispiel TikTok lebt ja komplett von dem Algorithmus, dass der dafür sorgt, dass einem ständig die Videos rangespült werden, die man sehen will, wieso die durchschnittliche Verweildauer auf dieser Plattform ja exorbitant lange ist im Vergleich zu den anderen Plattformen. Da ist es aber schwieriger zu errechnen, welchen Anteil der KI an der Wertschöpfung dieses Modells hat. Das ist natürlich einfacher zu errechnen bei diesem Amazon-Ding. So, das wäre jetzt sozusagen die eine Sache an ökonomischen Impact und wo ich angekündigt hatte, was ist die andere Seite? Na, die ist das, was du gerade angesprochen hast. Die Spekulation auf KI ist natürlich enorm. Also was an Milliarden an der Börse unterwegs ist, das kann man ja zum Beispiel bei Nvidia schön sehen. Also da geht es ja erstmal tatsächlich darum, inwiefern das Finanzkapital davon ausgeht, dass KI überall in Zukunft gebraucht wird. Und deswegen ist Nvidia nach Erscheinen von ChatGPT ja innerhalb von Monaten zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Das war erst einmal die Kreditierung dieses Unternehmens, die da die Rolle gespielt hat. Also die finanzkapitalistische Potenz ist natürlich erstmal die größte. Und da ist Das ja wollte ich. das Ja, Spannende, mach das du. ist ja dann sozusagen nicht in dem Sinne Wertschöpfung, weil da ja eben kein materieller Wert geschaffen wird, sondern da reden wir von fiktiven Werten, also wo sich dann erstmal herausstellen muss, ob die sich auch so einlösen lassen, wenn man es dann am Ende verkaufen will. Und das, was jetzt zum Beispiel ich habe kein TikTok, ich glaube, aber da zahlt man nicht für, ne? Sondern die finanzieren sich auch über Werbung entsprechend. Dann reden wir eigentlich auch eher über die Zirkulationssphäre und nicht so sehr über Wertschöpfung. Das ist richtig. Ich habe vorhin angekündigt, wo ich nicht missverstanden werden will. Und das ist jetzt auch an dem Punkt wieder so ein bisschen. Ich meinte mit Schöpfung des Reichtums wirklich erstmal Gebrauchswerte. Inwiefern KI eben an der Erstellung von Gebrauchswerten beteiligt ist, weil auch wenn in Anführungsstrichen nur die Zirkulationssphäre jetzt erstmal produktiver gestaltet wird durch KI, der kapitalistische Reichtum in Form von Geld, dem kann das trotzdem sehr zuträglich sein, wenn halt für den Verkauf weniger Geld ausgegeben werden muss, wenn zum Beispiel über die KI-Werbung jetzt mit weniger Kosten das Zeug verscherbelt wird. Also nach der Seite Wertschöpfung ist das genauso. Ich meinte das wirklich im Sinne von, das macht halt einen Unterschied, ob es die Faux-Frais, also die reinen Kosten reduziert oder ob es tatsächlich bei der gebrauchswertmäßigen Schaffung von Reichtum beteiligt ist. Und da bin ich auch zumindest vielleicht etwas pinsig, aber etwas unzufrieden mit deinem bei der Börse und beim Finanzkapital mit fiktiven Werten. Das stimmt schon, dass das Finanzkapital mit fiktivem Kapital richtig gefasst ist, aber um jetzt nicht sozusagen, um es nur an einer Stelle mal kurz vielleicht zu illustrieren, was ich meine. Und zwar ganz nah an unserem Thema, digitalisierte Fabriken, wie sie es heute gibt, mit einem Produkt, was künstliche Intelligenz als immanenten Bestandteil hat, nämlich diese Tesla-Fabriken, die es ja inzwischen auch in Brandenburg hier gibt. die ein Auto herstellen, was vor allem damit Werbung macht, dass es eines Tages autonom soll fahren können. Man kauft es heute noch nicht vollständig autonom fahrend, aber per Software-Update soll es dann so kommen. Und wieso komme ich jetzt auf Tesla und dieses scheiß Auto? Weil das ein interessantes Lehrstück darüber ist, wie Produktion in den letzten 15, 20 Jahren im großen Maßstab eigentlich stattfindet. Diese ersten Modelle von Tesla, die haben in der Produktion $200.000 gekostet und Elon Musk hat die für $80.000 verkauft. Jetzt muss man kein Mathematik-Genie sein, um rauszufinden, da geht was nicht auf. Der hat bei jedem Modell draufgezahlt. Und zwar nicht ein bisschen, sondern total fundamental. Und so ist dieser Konzern zum größten Autokonzern der Welt geworden. Wie das? Wieder nicht anders als durch die finanzkapitalistische Spekulation auf diesen Konzern im Sinne von, das, was er da herstellt, wird er eines Tages, wenn er die Marge nur erhöhen kann, wenn die Produktionsstraßen größer werden, wird er das hinbekommen, die billiger zu produzieren, billiger, als er sie dann verkaufen wird. Und in dieser finanzkapitalistischen Spekulation auf Tesla hat sich dieses Ding massiv aufgebläht. Das hat natürlich seine Momente, an denen klar wird, dass das eine Spekulation ist. Zum Beispiel hat ja der Tesla-Kurs immer wieder massiv an Wert verloren, nur weil dieser Spinner irgendwas auf Twitter gepostet hat. Damals hat es ihm noch nicht gehört, aber das hat an der Sache nichts geändert. Da hat man richtig dann gemerkt, das ist eine Spekulation auf die Zukunft dieser Firma und da war man sich halt dann manchmal nicht ganz sicher, je nachdem, was der halt so getwittert hat, ob diese Firma mit ihm eine Zukunft hat. Das ist inzwischen alles ein bisschen, wie heißt das Wasser, das den Nil heruntergelaufen ist. Tesla produziert inzwischen mit seinen Superfactories billiger, als es verkauft, hat also ein Stück weit sich mit den jahrzehntelangen finanzkapitalistischen Spritzen und Spekulationen auf das Unternehmen, sich jetzt das reale Fundament geschaffen, um tatsächlich Reichtum zu produzieren und nicht nur Reichtum zu attrahieren. Nur jetzt verstehst du vielleicht, wieso ich so ein bisschen unzufrieden bin im Sinne von, das ist fiktives Kapital und schafft keinen Reichtum. Naja, in Tesla konnte man so schön sehen, in dieser feinen Gesellschaft ist in dem Fall das Finanzkapital und seine Spekulation hat dafür gesorgt, dass lauter konkreter Reichtum in Form von Autos hergestellt werden, die über den schlichten Verkauf nie hergestellt worden wären, weil da hätte sich ein Unternehmen wirklich nicht tragen können, was $120.000 Miese pro verkauftes Stück macht. Also in der politischen Ökonomie dieser Gesellschaft geht's wirklich ja wild zu und muss man deswegen vorsichtig sein, also urteilen. Aber uns fehlt ein bisschen die Zeit, also das ist eine spannende Diskussion, aber uns fehlt ein bisschen die Zeit, also in die tiefere zu gehen. Also ich hätte noch was auf der Hand liegenderes, nämlich oder was, glaube ich, auch viele Leute interessiert. Also die Erhöhung von Produktivität der Arbeit wird ja als eine der ganz großen Chancen von KI gesehen. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, und darauf gehst du in deiner Broschüre auch ein, was bedeutet das denn eigentlich für das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit? Also erstmal sieht es ja so aus, als wäre es eine Arbeitserleichterung für die Lohnarbeitenden, also diejenigen, die KI in ihrem Arbeitsalltag nutzen können. Also wer jetzt Pflasterstein legt oder sowas, der wird da vielleicht erstmal nicht so unmittelbar von profitieren. Erstmal, sage ich jetzt auch bewusst. Gleichzeitig kann KI auch die Stellung von Lohnarbeitenden bedrohen. Also dann nämlich, wenn irgendwie eine Maschine das dann automatisiert machen könnte irgendwann, also zum Beispiel Pflastersteine legen. Inwiefern ist KI auch ein Herrschaftsinstrument im Sinne der Kontrolle über Arbeit und vor allen Dingen auch die arbeitenden Subjekte, Lohnarbeitende? Du wirst jetzt nicht zufrieden sein, wenn ich sage, ja, das ist es. Das weiß ich. ich will vielleicht lieber das auspinseln, was das heißt, weil das ist jetzt wahrscheinlich ein unkontroverser Take für einen Podcast der Kommunistenkneipe heißt. Meine Hoffnung war auch, dass du es auspinselst, offen gesagt. ja. Ich bin nur Ich mache mal den Sonneborn und sage danke für die Frage. Ich beantworte eine andere. Ich will auf diesen Begriff der Produktivität ein bisschen eingehen, den du so nonchalant in den Raum geworfen hast, und weniger an dieser Herrschaft mal entlang denken, weil ich glaube, in diesem Begriff der Produktivität, den sich mal sauber klar zu machen, da das kann ganz hilfreich sein. Weil nichts ist ja selbstverständlicher in dieser Debatte, als darüber zu reden, KI sorgt dafür, dass wir produktiver sind. Auf die Polemik gegen das Wir verzichte ich jetzt mal. Was heißt das eigentlich? Das wird meistens nach der ganz simplen Seite genommen. Produktivität, was ist das? Naja, Steigerung vom Verhältnis von Input und Output. Soll heißen, beim gleichen Input, Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv zum Beispiel, gibt es mehr Output, oder mit weniger Hirnmuskelnerv gibt es gleich viel Output etc. pp. Das sind zwei Variablen, dann gibt es da halt die verschiedenen Möglichkeiten, wie das hin und her geschoben werden kann. Dabei vergisst man ganz gerne, dass das überhaupt nicht die im Kapitalismus gültige Produktivität ist, im Sinne von, hier geht es überhaupt niemanden um die Verringerung von Arbeit oder darum, dass die Verausgabung von Hirnmuskelnerv per se jetzt mehr Produkte herstehen soll oder sowas. Sondern jeder, der mal in ein Rechenbuch geguckt hat, in so ein Buchhaltungsprogramm von einem Unternehmen, aber auch jeder, der nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, der weiß doch, wie kapitalistische Unternehmen rechnen. Die verstehen unter Produktivität auch ein Input-Output, aber doch ja wohl ein Input-Output von Geldsummen. Also von wie viel Kapital investiere ich und wie viel an Geld bekomme ich raus. Und das erscheint erst einmal, naja, auf was will er jetzt hinaus? Sind doch beides Produktivitäten. Einmal halt Arbeit und einmal halt Geldsummen. Aber das ist ein Unterschied ums Ganze. Und das will ich vielleicht mal noch kurz nachweisen, was das eigentlich heißt. Wenn KI nämlich dafür sorgt, dass ein Unternehmen produktiver wird im Sinne von den investierten Geldsummen, dann ist die erste Frage, ob Technik eingeführt wird oder nicht, sowieso jedem bekannt. Das ist immer dann die Frage, lohnt es sich? Bringt es diese Geldsummen denn auch wirklich dazu, produktiver zu sein? Also, dass der investierte Euro sich in mehr Euro auf der anderen Seite verwandelt. Das ist insofern noch ganz spannend, weil man kann doch mal diese Elendsgestalten im Kongo denken, mit denen wir irgendwo am Anfang mal angefangen haben, und mit den Leuten, die diese KI trainieren in Kenia. Das sind ja auch Leute, die im Jahr 2025 offensichtlich in den Weltmarkt eingebaut sind und die mit den schlechtesten technischen Bedingungen überhaupt arbeiten, mit irgendwelchem archaischen Material, während wir hier über die Produktivkraftsteigerung KI reden. Warum eigentlich? Genau deswegen, weil Technik in dieser Gesellschaft nur eingesetzt wird, wenn sie sich als Geldsumme rentiert. Und offensichtlich sind halt Kongolesen so billig zu haben beim Wühlen im Dreck, dass es überhaupt niemanden gibt, der diese harte Arbeit durch Technik substituieren will. Und da reden wir ja noch nicht mal von künstlicher Intelligenz, sondern überhaupt nur mal von Arbeitsausrüstung oder sonst was. Ja, die gibt's in dieser Gesellschaft halt nicht, wenn sie nicht produktiv ist für jemanden, und zwar im Geldsinne. Und jetzt kann man vielleicht schon ein Stück weit erahnen, was der Unterschied ist, wenn man sagt, Produktivität im naiven Sinne von, dann muss ich weniger arbeiten, um mehr herzustellen. Unproduktivität im kapitalistischen Sinne, da werden Geldsummen miteinander ins Verhältnis gesetzt. Bei der KI heißt es ganz konkret, ja, das kann sich KI-mäßig, das kann sich BWL-mäßig schon schwer lohnen, so eine KI einzusetzen und den Leuten im Wasserkopf, also die Pressemitteilungen und sonst was für Unternehmen schreiben oder in der Verwaltung tätig sind oder so, so eine KI an die Hand zu geben und dafür sorgen, dass sie also mit weniger Arbeitsschritten oder in einer kürzeren Zeit ihre Aufgaben vervollständigen, durchführen können. Das ist dann wieder dann halt die Frage, wie viel haben die Leute gekostet und wie viel kostet diese KI? Da wird dann halt experimentiert, wie viel man da an Lizenzen ausgeben muss und so weiter. Und dann gibt's Arbeitssoziologen, die werden das schon rausfinden. Eine ganz andere Frage ist die, und die wird ständig vermischt, wenn gesagt wird, ja, aber KI, das sorgt doch dafür, dass wir weniger arbeiten. Ja, wenn die Leute in der Verwaltung und sonst was jetzt die Aufgaben, für die sie vorher 8 Stunden gebraucht haben, jetzt in 4 Stunden erledigen können, ja, dann sind sie doch danach nicht freigesetzt und werden dann ihren Kinderchen überlassen oder was sie in ihrer Freizeit halt gerne machen. Sondern dann arbeiten sie natürlich nach wie vor 8 Stunden, jetzt mit einer KI und jetzt glatt mit dem doppelten Pensum an Verwaltungsaufgaben, die sie durchführen müssen, weil sie sind ja produktiver geworden. Da merkt man aber produktiver im Sinne von der Geldrechnung fürs Kapital. Was da also überflüssig gemacht wurde, ist erstmal gar nicht Arbeit, sondern bezahlte Arbeit. Das ist ein Unterschied ums Ganze. Die Leute arbeiten immer noch 8 Stunden, stellen mehr Reichtum her als vorher, haben mehr Aufgaben und das Ganze an neuen Produktionsmitteln. Ja, herzlich willkommen in der schönen neuen Arbeitswelt, wo man also hier wirklich studieren kann, was für einen Unterschied das eigentlich macht, ob Produktivität einfach im Verhältnis von Geldsummen gemessen wird oder eben Produktivität als ein Verhältnis von wie viel muss ich arbeiten für meinen Ertrag. Genau, ja, also das ist... Ja. Du hast jetzt gesagt, dann die Leute werden ja nicht freigesetzt, dann nur weil sie nach 4 Stunden fertig sind. Na, die jetzt persönlich vielleicht nicht, aber die Kollegin, die man dann nicht mehr braucht, die ja schon. Hast du völlig recht. Da freigesetzt, aber dann natürlich in einem Sinne, wo man ja jetzt schon wieder nicht dasteht und sagt, juhu, freigesetzt. Ich habe es ja gerade in einem positiven Sinne gemeint, im Sinne von nach Hause gehen. Jetzt hast du ja das freigesetzt nach der Seite genommen. Ja klar, die nächste Frage ist natürlich, wenn man jetzt die Arbeit verdichtet, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder auf Grundlage der neuen Technik wird der Markt ausgeweitet, sei es gegen Konkurrenten versucht anzustinken oder sei es, dass im Totalen sich versucht wird, Märkte zu erschließen, die bisher nicht bedient sind. Dann kann durchaus auch sein, dass da mehr Leute angestellt werden. Aber das Ganze kann natürlich auch auf Grundlage eines Verdrängungswettbewerbs ganz schnell dazu führen, dass gesagt wird, ach schön, schau an, jetzt kann auch eine Abteilung oder 2 Abteilungen das leisten, was vorher 3 oder 4 leisten könnten. Und dann werden Leute freigesetzt, schon wieder in einem Sinne, wo man jetzt nicht sagen kann oder sollte, ist doch immer was Besseres als die Arbeit, findet man allemal, um seinen Tag rumzubringen. Also ja, da hast du völlig recht. Ja, man kann natürlich noch aufs Parkinson'sche Gesetz hoffen, dass dann irgendwie auch einfach mehr Bürokratie bei rausspringt und dann so genügend Posten der Verwaltung gehalten werden. Aber das will ich jetzt gar nicht diskutieren, sondern ich würde gern nochmal ein bisschen den Bogen schlagen zu deinen popkulturellen Referenzen, die du da eingebaut hast in deiner Broschüre über Filme wie zum Beispiel Terminator, Blade Runner, Matrix und so weiter und so fort. Denn es gibt neben der Ideologie, dass sich KI ja verselbstständigt, wie sie in diesem Film unter anderem ja vorkommt, noch eine andere Ideologie, nämlich dass KI neutral und objektiv ist sozusagen. Wir wissen jetzt jedoch, dass Werkzeuge keineswegs neutral sind, du hast es auch gerade so ein bisschen ausgeführt, sondern dass es auf die Frage von Kontrolle von und dem Endzweck der Werkzeuge ankommt. Und ich möchte schon, dass du jetzt gerne mal sozusagen so einen Schlussstrich ziehst und wir uns nochmal der Frage widmen, okay, wer besitzt und wer kontrolliert denn eigentlich die KI-Systeme? Sind das die unmittelbaren Nutzerinnen oder wer ist das? Die nicht. Vielleicht zur Neutralität der Technik oder so. Ich war gerade in Paris bei der Konferenz der Historical Materialism. Das ist so eine marxistische Vierteljahreszeitschrift, glaube ich. Ich glaube, die erscheint vierteljährlich. Angloamerikanischen Bereich ist die sehr groß und hat mit verschiedenen Genossinnen und Genossen diskutiert und da gab es in meinem Panel über die politische Ökonomie der AI einen Vortrag, der hieß so schön nie positiv, nie negativ, nie neutral, also praktisch weder positiv noch negativ noch neutral. Und das fand ich ganz clever als Ankündigung, nämlich nach allen 3 Seiten. Also man sollte sich einerseits klar machen, deren Einführung dient den Zwecken derjenigen, die sie einführen. Entsprechend schädlich sind sie für die Leute. Sich aber einfach hinzustellen und zu sagen, dann sind wir gegen die Einführung der Technik, ist ebenso merkwürdig, nach mehreren Seiten, um vielleicht mal einen stark zu machen, wenn du sagst, jetzt wirst du es mal zu einem politischen Pointe am Ende bringen, weil man als Arbeiter ja mit seinem Wohl und Wehe und vor allem seinem Geldbeutel und damit ja am Ende mit seiner ganzen Existenz vom Erfolg seines Unternehmens sowieso abhängig gemacht ist. Wieso man glatt, wenn man so ein Leben bestreiten will und ja auch muss, am Ende noch seinem Unternehmen die Daumen drückt, dass es erfolgreich ist. Und sich dann überlegt, wie kann man KI einführen, so dass mein Unternehmen damit Erfolg hat. Aber das ist schon wieder ja nicht das Ende der Geschichte, weil man ja weiß, wie hat es denn Erfolg, haben wir ja gerade drüber geredet, indem es meine Arbeit verdichtet. Also nach beiden Seiten ist es eine Zumutung, ob man sich hinstellt und sagt, man ist gegen die Technik oder man ist für die Technik. In beiden Fällen schlägt es gegen eine aus. Und neutral ist die Technik dann auch noch nicht, weil diesen Zwecken, und da muss man jetzt ja nicht um den heißen Brei rumreden, wessen Zwecke das sind, nämlich die der Unternehmen, denen ist es in dieser Genese dieser Technik, also im Artefakt selber, schon längst diese Zwecke eingeflossen. Das soll heißen, die KIs existieren ja auch nicht einfach als welche, wo man sagt, die kann man jetzt für beliebige Zwecke einsetzen oder sonst was, sondern denen merkt man hinten und vorne an, für was sie gedacht sind. Das hängt bei sowas an, wie die Lizenzgebung, die schon wirklich zum technischen Artefakt geronnene Rückbindung an die verschiedenen Unternehmen, die sie in Betrieb nehmen, dass denen klar ist, die greifen die Daten ab. Oder sie machen das extra Angebot, dass es ihre KI-Modelle auch ohne das entsprechende System der Anbindung an sie als Unternehmen gibt, was sie sich natürlich extra entlohnen lassen. Und so weiter und so fort. Also das nur zu der Formel erst einmal, hier weder positiv noch negativ noch neutral. Und das verweist dann halt auf eine sehr alte Formel, die ich da nach wie vor hochhalten würde, sich halt nicht zu dieser Technik zu positionieren, sondern gegen die politische Ökonomie dieser Gesellschaft. Werde ich jetzt aber auch in diesem Podcast niemanden damit überraschen. Aber kann man ja an der Stelle trotzdem mal als Fazit vielleicht hinstellen. Ja, tatsächlich hast du mir damit auch meine letzte Frage so ein bisschen genommen, die nämlich jetzt die gewesen wäre, wie man sich dazu dann eben als radikale, kommunistische, antikapitalistische Linke dann zur KI positionieren ließe oder müsste. Und deine Antwort war im Grunde genommen Werkzeug wie jedes andere im Kapitalismus eben schlecht und wenn man sie anderen Zwecken zuführt, vielleicht eben auch gut, ne? Weder positiv noch negativ noch neutral, sondern. Und wenn du jetzt dazu nichts mehr zu ergänzen hast. Nur vielleicht den Punkt, das ist aber wirklich allgemein, das trifft auf alle zu. Mit diesem nicht neutral, das ist mir auch bei anderen Sachen manchmal wichtig. Ich keine Ahnung, ich meine, du musst ja nur durch diese Innenstädte laufen. Ich komme ja aus diesem verschissenen Stuttgart. Und das ist doch auch so ein Artefakt. Das kannst du nicht einfach einem anderen Zweck zuführen, sondern, ach, keine Ahnung, vielleicht muss man es fluten oder so, was weiß ich. Auf was ich hinaus will, ist, auch unseren Innenstädten, aber auch diesen Fabriken und sonst was, denen ist doch in ihrer Architektur, in ihrer Art und Weise, wie sie konstruiert sind, ihre ganze Zweckbestimmung ist, nur um zu sagen, das Projekt, was ansteht, ist ein wirklich sehr fundamentales und geht nicht auf in sowas wie, naja, dann eignet man sich halt die Fabrik an und stellt damit vernünftige Dinge her für den eigenen Bedarf. Das ist schon das, was ansteht und da habe ich auch, weiß Gott, nichts dagegen. Aber eben den kleinen Zusatz wollte ich noch machen. Wie arg oder wie wenig die Produktionsmittel, die es heute gibt, für so eine andere Gesellschaft eigentlich taugen, das ist immer schwer die Frage und mag ich jetzt im konkreten Fall von KI gar nicht so genau beurteilen. Also kann ich im Moment nicht so genau beurteilen, aber wie gesagt, ich tendiere manchmal dazu, ähnlich wie bei Stuttgart, vielleicht muss man es doch von Grund auf nochmal neu strukturieren, wenn man es lebenswert gestalten will. Ja, am Ende müssen wir ausgehend von dem, was wir haben, das Neue aufbauen. In diesem Sinne, Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal bei der Kommunistenkneipe.